Rettung aus der Hölle. Hölle, Hölle, aus der Hölle kommt sie. Hölle, Hölle, hi. Was geht, ihr geile Schnittchen, willkommen beim Kipppunkt. So, ich finde, das war das beste Intro, das ich mir jemals innerhalb von einer halben Sekunde ausgedacht habe. Michael Jackson hat unser Intro gemacht. Und dabei bleibt es auch. Herzlich willkommen bei Knackpunkt Folge 35? Ja. Echt? Wow, wow, ich bin begeistert. Ich bin begeistert von mir selber und von allen anderen Menschen da draußen, die an mich geglaubt haben. Ich glaube nicht an mich. Also Angelo. Also Angelo, danke. Heute mit dabei ich, der Esel nennt sich immer zuerst. Dann haben wir noch die Dea heute dabei und den Christian. Hallöchen, hallöchen. Guten Tag. Ich begrüße euch zu unserem Podcast. ich suche noch meine Themen der letzten Woche zusammen. Währenddessen kann gerne jemand von euch transition-mäßig übernehmen. Ja, dann kann ich ja berichten von dem, was ich mir jetzt zum Trinken nehme. Nämlich, ich habe was Besonderes mal bekommen. Polnisches Bier, was ich nicht weiß, wie man es aussprechen soll. Es soll sehr dunkles Porter und irgendwas anderes geschriebenes sein. Da steht MOCNO, nächstes Wort DOJRZALE. Alkohol. Genau das ist. So. Also ganz dunkel, das ist richtig krass, weil du das Bier so nichts dadurch sehen kannst. Selbst wenn du das gegen eine Lampe hältst und beim Hals durchguckst, wo ja die hellste Stelle ist. Selbst da kann man durch das Bier nicht durchgucken. Also vielleicht wurde mir auch einfach bloß Thea untergejubelt. Thea? Thea. T-E-E-R. Mann. Das also, jetzt so schön so. Und schauen, ob ich es überlebe. So, wie viel 12 mal 12? 22. Gott, bist du wieder witzig. 134 mal 5 macht glatt 500. Und Penis. Oh. Und wenn ich 6 addiere, habe ich 12. Das ist die Antwort 3. Richtig. Das schmeckt nicht wie Bier. Das ist es doch einfach nicht. Das schmeckt nicht wie Bier. Also ich würde das bezeichnen, das ist mehr, als wenn du Malzbier liegen lässt, bis es irgendwie 10% Alkohol hat. So schmeckt es für mich gerade tendenziell. Malzbier. LOL, Jan Hegenberg ist in Gladbach. Voll geil von die Transition. Malzbier. LOL, Jan Hegenberg. Ja, tschüss, Kollege, voll durch. Deswegen ist mir gerade nur so, sorry. Weil ja, der Stefan ist ja bei dem Gitarristen, den kenne ich ganz gut. Sollte jetzt keine Werbung sein, sollte jetzt auch nicht irgendwie ein extra Thema sein, ist mir gerade mal aufgefallen. Interessiert. Jan Hegenberg. Ja, wer Cheater an die Wand nicht kennt, der ist kein Mensch für mich. Der ist kein Gamer. Ach, das hat ich wusste, dass Gamer du mich oder nicht als Mensch bezeichnest. Fuck you. Fuck you. Screw your bitches. What up, dog? So. Wo wir ja eben nochmal bei Thema waren. Wir waren eben beim Thema Remastered. Habt ihr eigentlich, also okay, Auslöser kann ich mal ein bisschen ausholen. Auslöser war ja jetzt, ich wollte mir mal wieder die Musik reinziehen, die witzigerweise im Infinite Warfare Trailer Nummer 1 gespielt wurde. Irgendwie so ein Cover von David Bowies Space Oddity. Und da fragte ich mich jetzt, weil ja das Remastered von Modern Warfare 1 nur im Bundle mit Infinite Warfare verkauft wird und auch nur so erhältlich ist, aber egal zu welchem Zeitpunkt, so wie es zumindest gerade aussieht. Habt ihr eigentlich irgendwie schon mal ein Remastered gespielt? Oder in irgendeiner Form irgendwie eine Erfahrung damit gehabt? Also besitzt ihr irgendein Remastered gerade? Nein, Bioshock zählt nicht. Es kam gerade erst vor 2-3 Tagen. The Last of Us. Ja, siehst du? Nein, hier The Last of Us für die PS4, aber war halt dasselbe, nur in etwas schöner. Was war noch? Final Fantasy 10-2. 10 und 10-2. Okay. Weiß ich nicht. War halt jetzt nicht so. Wobei ich muss dazu sagen, ich fand 10 und 10-2 irgendwie nie so geil, aber ich hab mir echt gedacht, so, ja komm, jetzt bist du ein bisschen reifer, vielleicht verstehst du das dann jetzt mehr. Nein. Nee, dann sollst du lieber 7 spielen. Aber da jetzt die Grafik ertragen, ist ein bisschen schwer. Ja, nee, bei 7 ist aber der Scheiß, dass sie das irgendwie hier auch so episodenmäßig machen wollen. Ja. Yeah. Voll der Dreck. Niemand will das. Aber und ehrlich, das Gameplay Spiel ändern und alles. Weil das ist schlimm. Ja, das was die Fans wollen. Das Gleiche, nur schön. Ja. Weil das Problem ist ja wirklich, 7 ist in diese sehr, sehr schlechte Zeit-Etappe gefangen, wo einfach die ersten Spiele auf der PlayStation, wo 3D noch richtig scheiße aussah, ja, dass man es kaum ertragen kann und 2D ja richtig gut war, aber man davon weggehen wollte. Ja. Ja, weil, also ich muss noch, ich finde noch nicht mal diese, dieses ganze Umändern auch von vom Design her und von der Spielidee an sich, von der Spielmechanik, finde ich noch nicht mal so scheiße. Das erinnert mich nämlich jetzt richtig an Crisis Core. Und Crisis Core fand ich zum Beispiel ziemlich geil. Nur dieses blöde, wir machen das jetzt in Episoden, weil dann können wir da viel mehr Geld rausschlagen, finde ich den größten Rotz der Welt. Also ich mochte Crisis Core auch. Zack ist eine coole Kante. Bloß, das Gameplay war nicht das Tiefste. Ich meine, die meiste Zeit des Games kam ich einfach bloß durch, indem ich X spamme. Ja, schon, aber es geht ja bei, wobei es geht ja eigentlich bei Final Fantasy immer mehr um die Story als wirklich um ein innovatives Gameplay. Ich möchte nur noch mal kundtun, bevor jetzt hier irgendwie meine Abwesenheit wieder kritisiert wird. Final Fantasy VII ist für mich mitunter einer der überbewertetsten Spiele aller Zeiten. Danke. Aus Gründen von Alter. Raus! Nein, aus Gründen meines eigenen Alters. Ich könnte müsste nicht ich, müsste ich müsste ich müsste ich noch hinzufügen, um mal fair zu bleiben, aber so schön für alle, die den Teil genossen haben, als er frisch rauskam, als sie noch nichts Besseres kannten, als sie das Spiel noch zu schätzen wissen konnten. Ist für mich einfach so Es gibt genug Leute, die steinigen mich, weil ich immer sag so, ja, ich fand Final Fantasy 13 und Final Fantasy 13 2 ziemlich geil. So, was? So voll schlechte Teil, so, die sehen so alle so voll künstlich aus. Das ist ein Videospiel, was erwartest du? War nicht 13 eigentlich das Problem, dass du irgendwie ganz, ganz lange bloß in einem Korridor bist und keine Entscheidung für sonst was wählen kannst? Oder verwechsel ich da 13 mit 14? Korrigor. Keiner hat irgendwie 13 wirklich gespielt. Was für ein Korridor? Was für ein Korridor? Also es war die Umschreibung der Korridor, weil du hast immer nur einen Pfad gehabt und nicht zum Beispiel eine Überland-Map, wo du dich mal umsehen könntest oder selber entscheiden wo ja, du das gehst. Schon. Es ist bloß, du musst dorthin und es gibt auch keine Random-Encounter, sondern bloß feste. Das heißt, du hast auch immer genau das Level, was du haben sollst. Grinden gibt's nicht oder sonst was. Doch, Grinden gibt's auf jeden Fall. Und was heißt kein Level, aber du hast halt dieses Kristallium, wo du halt deine Kristallpunkte ausgibst. Ja, aber das Ding ist auch Skills komplett linear und du nimmst ja eh jeden Punkt damit. Also. Oh, das erweitert sich, wenn du das Spiel das erste Mal durchgespielt hast. Also das wird nochmal ein bisschen. Oh fair. Ja, also damit es überhaupt was vom Spiel hat, musst du dann auf New Game Du Plus hast kommen. Es doch nicht mal gespielt! Hör auf, es direkt schlecht zu machen! Ich habe eine gute Zusammenfassung vom Plot auch angeguckt. Die war auch nicht so toll. Eine gute Zusammenfassung, die alles ziemlich scheiße findet. Ich habe selber nicht gespielt, aber ich gucke mir Zusammenfassungen an und kann mir dann eine Meinung bilden. Wenn das von einem ist, dessen Meinung ich weiß, dass sie in den meisten Fällen meiner entspricht, kann ich ziemlich sicher sein, dass das auch meine Meinung sein würde. Nein, du musst es spielen. Ansonsten zählt das nicht. Das ist so, als würde ich jetzt sagen, ich finde hier Modern Warfare voll scheiße, so weil der hat das gesagt. Nein, es ist mehr gespielt. Oh, warte, du kannst nicht sagen, dass scheiße scheiße schmeckt, wenn du es nicht probiert hast. Ja. Wie schmeckst du es hier? Finde ich fair genug, ja. Ja, aber dann schmeckt es trotzdem wie scheiße, weil es scheiße ist. Das kannst du dann nicht sagen, ob es dir schmeckt oder nicht. Also es ist trotzdem das scheiße. Das kommt drauf an, was der Mensch vorher gegessen hat. Nein, wenn es einmal durch den durch ist, ist das scheiße. Ja, das ist jetzt nur ein Sammelbegriff. Aber kannst du effektiv, also nur um das jetzt einmal gerade... Okay, es ist scheiße oder ein Drogenballon, tut mir leid. Um es mal qualitativ jetzt gerade hochzuhalten. Weißt du effektiv, wie Kot schmeckt? Jetzt mal ohne Witz gerade. Du weißt doch jetzt nicht, wie Kot schmeckt. So, es schmeckt nicht, scheiße, aber das wüsste. Ist ja, das ist, du benutzt den Namen als Beschreibung, so, ist, so eine Lampe. Eine Lampe ist voll Lampe. Also, das macht keinen Sinn. Weißt du effektiv, wie scheiße schmeckt? Bitter, säuerlich, schmeckt es vielleicht süß, je nachdem, was derjenige gegessen hat, so. Das ist nein, wie mit Sperma. Warte, komm, warte. Geschmack kommt ja sehr viel auch vom Geruch ab, weil wir Menschen ja eh bloß 5 Geschmackssinne haben. Nein, diese liegt da jetzt nicht raus. Hast du Scheiße? Das heißt, wenn du es gerochen hast, hast du schon eh mehr geschmeckt, als wenn du es bloß du reitest dich immer weiter rein. Immer tiefer. Riesel dich nicht raus. Hast du Scheiße schon mal gegessen? Nein. Ja, also. Dann nein, weißt du auch nicht, wie Scheiße schmeckt. Fertig aufs Ende. Ja, aber da ich muss man, nicht muss man essen, nicht um zu wissen, dass es wie Scheiße kann. Schmeckt. Da muss man gut, nicht Hausaufgabe für dich. Hausaufgabe finde für dich. Finde heraus, wie Scheiße schmeckt. Ich google das jetzt, meine Herren. Ey. Wie schmeckt Scheiße? Ja, Scheiße. Ja. Antwort Nummer 1. Nein, und ich wette, da kommt eine bestimmt bessere Antwort als Scheiße. Nein, dann kommt ein Referenzvideo. 2 Girls, 1 Cup. Nee, es kommt dann, ja, wie Hühnchen, weil alles wie Hühnchen schmeckt. Weil alles wie Hühnchen schmeckt. Oder nee, wie Sex Krispies, oder wie war das nochmal bei Matrix? Oh, den Film habe ich auch ewig nicht gesehen. Aber wirklich, das ist zurück zu Remastered. Ich kann mich echt nicht erinnern. Wann habe ich mal was wirklich Remastered wurde, gespielt? Ich meine, ich habe manchmal ein paar Sachen, wo Mods gut mit Texturen oder so etwas mehr gemacht haben. Aber die meiste Zeit spiele ich wirklich die Spiele, wenn sie rauskommen, wenn es ist. Und wenn nicht, dann ist es ja echt diese Sache. Entweder es hat sich so gut gehalten, dann braucht's kein richtiges Remake oder Remaster und du kannst es trotzdem noch zocken und dann tut man es ja, weil es einfach die günstigere Variante ist. Mhm. Oder es hat sich nicht gehalten und dann, ja, das, warum soll ich dann Remaster davon spielen? Ja. Und noch kurz zu dem, ob man Final Fantasy 7 spielen oder sonst gut finden würde, es ist trotzdem ein Stück halt Videospielgeschichte. Selbst wenn es mittlerweile bessere Jump-and-Run-Spiele gibt, sollte man mal Mario 1 gespielt haben. Man sollte mal Sonic gespielt haben. Wenn man sich auch nur ein kleines bisschen bewandert in der in dem Medium Spiele sehen möchte. Dann spiel mal Final Fantasy 13. Wie teuer ist das mittlerweile? Ich glaube, warte. Find ich weil das gut, ist auch noch ein wichtiger Faktor. Finde ich voll gut, wie gerade dieser, Entschuldigung, wenn ich gerade mal kurz zurückspringe, voll geil, wie dieser Thread jetzt darin ausartet. Zuerst mal, okay, wie schmecken Fäkalien? Jeder so, irgendwie, weißt du, die ersten 8 Posts, die du ignorieren kannst, wie ekelhaft bist du, bar, was bist du für ein Kranker? Und dann, wenn langsam so Leute anfangen, wirklich mal so drüber nachzudenken, dann so wieder, wie es dann wieder dahin geht, dass Leute darüber reden, wie dumm manche Beschreibungsworte sind. Nussig. Also nussig ist so ein dämliches Wort, um den Geschmack zu beschreiben. Nussig kann so ziemlich alles sein. Von der Nuss bis zum Weißwein. Christian, der erste 13 Euro, der zweite 16. What? Okay, Entschuldigung, wir lassen das. Warte, das sind auch noch 2? Hä? Steam World Behaves. Und dann, warte, war das nicht auch noch das Ding, wo das Tutorial irgendwie 8 Stunden dauert? Ja, das schon. Aha. Gutes Spiel. Oh. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum einfach mal Final Fantasy Spiele mich irgendwie nie so wirklich gekriegt haben, weil ich habe eine extrem kurze, ich gebe Spielen echt eine extrem kurze Zeit, vielleicht so 1 Stunde, 2, um mich irgendwie mal halbwegs irgendwie so fürs Spiel zu begeistern und das schaffen echt in letzter Zeit ziemlich, Aufmerksamkeitsdefizit! Ja, wenn du es so nennen willst, okay, cool, aber so, wenn ein Spiel mich nach 1 Stunde nicht irgendwie zumindest interessiert macht, dann, nee, Moment, das klingt irgendwie falsch. Ja, aber nee, ich kenne das. Wenn es nicht mein Interesse weckt nach 1 Stunde, so, sorry, dann ist irgendwie halt einfach mal vorbei, so, und das ist bei bisher also ziemlich allen Final Fantasy Teilen gewesen. Das muss ich halt fangen. Das ist bei mir mit Büchern so, weswegen ich mich halt bei Game of Thrones kein bisschen reinfinden konnte. Der Serie? Ich wollte es mal lesen. Und dann, nee. Christian, du bist nicht so gern zur Schule gegangen, oder? Von wegen, ich lese gerne Bücher, aber ich brauche halt einen guten, verständlichen Hauptcharakter, den ich mag. Und das ist irgendwie kein bisschen der Fall gewesen in den ersten Kapiteln von Game of Thrones. Nee. Wie konntest du nicht mit Ned Stark mitfühlen? Jada, erstmal Geschichte des Landes, bla bla bla, irgendwelche Wölfe, ja, nee, danke. Wie da habe ich lieber Namen des Windes gehabt, wo ich verdammt nochmal für einen seltsamen Tavernenbesitzer mehr positive Gefühle hatte, nach nur ein paar Seiten. Nee, ja, kann ich verstehen. Die Bücher wären jetzt ehrlich gesagt auch nichts für mich. Wobei, ich bin jetzt auch nicht die Leseratte. Gebe ich ganz offen zu. Wenn mich etwas interessiert, lese ich es wirklich sehr gerne, aber so. Ich halte jetzt nicht explizit Ausschau nach irgendwie so, oh ja, yeah, boah, das ist irgendwie so voll mein Genre, boah, das könnte man jetzt mal so voll geil, so, yeah, kaufe ich mir jetzt. Kaufe ich mir jetzt. So instant, ohne zu wissen, was mich erwartet. Kaufen. Ja, nee, das ist eigentlich immer eine doofe Idee, zu kaufen, ohne dass du weißt, was es ist. Und selbst ein bisschen Reviews sollte man vielleicht doch mal reingucken, wenn es nicht Spoiler ja, ist. Ja, weil wenn du es ein bisschen für eine Überlegung oder so dann ausgibst und du merkst dann so, ja, weiß ich nicht, so wahrscheinlich ist das nichts für mich, aber dann irgendwie direkt dahin zu gehen, der hat gesagt, das ist scheiße und deshalb finde ich das auch. Das ist halt immer so die Sache. Aber, ja, aber er aber sagt, es ist schlecht wegen dem und dem Grund. Also, Oh, ich hätte jetzt so gern. Also, nee, okay, sonst kommen wir wieder Föckchen auf Stöckchen. Aber zurück zum Remastered. Also ihr habt jetzt nicht wirklich Remastered gespielt, Final Fantasy, so. Ich kann mich nicht erinnern. Remakes gespielt? Nee, nur halt die ein bisschen grafisch aufgehübscht sind. Ja, The Last of Us halt, ne? Aber da bei The Last of Us ist es halt für mich ein geiles Spiel. So, und es hat sich halt nicht. Ich finde halt auch, es hat sich nicht so viel an der Grafik verändert. Aber einfach, weil ich halt die PS4 dann hatte und da habe ich halt gesagt, so, dann brauchst du das halt. Ich wollte schon gerade sagen, zunächst einmal konsolenexklusiv. Würdest du Blood Bowl 2 als Remake ansehen, wenn es eh alles bloß Varianten von dem... Nein, weil es ein eigenständiges Spiel ist und nicht einfach nur ja, selber also Titel und Remake Varianten oder Remastered dahinter steht. Was? Nochmal. Es ist ja auch alles bloß Varianten von dem Brettspiel und da bloß hat sich auch nichts getan, außer Grafik und Interface. Das Brettspiel ist das Brettspiel und die Videospiele sind die Videospiele, Christian. Nicht bei Blood Bowl, da ist es alles eins. Du bekommst also eine Hardcopy, wenn du das Videospiel kaufst. Eine Hardcopy des Brettspiels. Wenn du die Plus-Variante nimmst mit dem Kickstarter noch dabei. Nö. Siehste. Dann ist also das Videospiel und das Brettspiel ist das Brettspiel. Also nein, wenn Blood Bowl 1 ist und Blood Bowl 2 nicht gerade Blood Bowl 1 Remastered oder wie auch immer ist, dann nein, dann sind das verschiedene Spiele, Christian. Oder ist World of Warcraft mittlerweile eigentlich World of Warcraft Remastered? Nein. Wieso? Ist das gleiche Spiel mit besserer Grafik? Ja, das nennt man dann Grafik-Update. Aber es ist kein Remastered. Okay, was ist am Remastered? Bessere Grafik. Nein, nicht nur. Das google ich mal. Was macht ein Remastered aus? Um das mal ein für alle Mal zu klären. Remastered aus. Dr. Google. Dr. Google, bring me a fact. Bam, bam, bam, bam. Fuck, Mass Effect. So. Was, Mass Effect hat ein Remastered? Nein, da war irgendwas mit, ach, keine Ahnung. Remastering, so. Und der Remastering. Warte, ja, stimmt. Ein paar der Final Fantasy 1, 2, 3 Spiele hatte ich mal eine Zeit gezockt in den verbesserten Varianten. Naja, gut, aber so viel verbessert fand ich sie jetzt nicht. Ja, aber das hat ein bisschen mehr Grafik als die NES-Varianten, also. Das ist auch nicht schwer, Christian. Hey, diese Pixel mussten irgendwie gemacht werden, ja? Also das ist Arbeit, so ein Pixel zu malen in Paint. Okay, unter Remastering versteht man in der Audio- und auch in der Videonachbearbeitung in der Regel ein nochmaliges Durchführen des Masterings. Meistens wird dieser Begriff im Zusammenhang mit älteren Audio- und Videoaufnahmen verwendet, die für eine Wiederveröffentlichung auf bla bla bla bla bla bla. So, wo gibt's den Begriff in Verbindung zu Videospielen? Im Englischen. Final Fantasy wurde in Paint programmiert. Ja, genau so sieht's nämlich aus. Boah, wie sie jetzt schon alle rumheulen, ey. Remaster mit Macken, Bioshock, The Collection, ey. Aber da sage ich gleich was zu. Das Arme. Ja, da sag ich gleich was zu, was für kleine Mädchen da jetzt gerade wieder rumheulen. Ach, ist es schlimmer als die einfach bloß sich über verdammt nochmal ein Handy aufregen, was jetzt keinen Kopfhöreranschluss mehr hat. Ey, darüber rege ich mich auf. Aber ich besitze das Spiel nicht. Ach, das Spiel. Ich besitze das Handy nicht. Ich werde es niemals besitzen. Es sei denn, man schenkt es mir, dann besitze ich es vielleicht für ein paar Minuten, aber ich werde es vielleicht ein Jahr benutzen, aber danach ist es wieder weg. Weil ich muss auch mal für mich sagen, so irgendwann ist einfach mal auch so eine Geldgrenze erreicht, wo ich einfach mich unwohl dabei fühle, ein elektronisches Gerät bei mir in der Öffentlichkeit zu tragen. Weil ich konstant in diese Angst dann verfalle, boah, man könnte es mir wegnehmen. Und ist auch der Geldwert in dem, von dem, was du eigentlich nötig hast. Weil zum Beispiel, wenn du ein Sportwagen geschenkt kriegen würdest. Ich würde den verkaufen und halt ein praktisches Auto und noch viel praktisches Auto kaufen, ja. So dieses Handy. Das, ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Smartphone, also sagen wir das iPhone 7 war jetzt das neue, ne? 7 ja. Plus jetzt kriege, ne? Also irgendwie die $1,100-Variante. Oh. Weißt du, wenn ich so eins jetzt gewinnen würde, ey, ohne Scheiß, ich würde das für ein bisschen weniger unter Neuverkaufspreis bei eBay reinsetzen. Ja, sofort. Weil dann ist es einfach mal instant weg. Weißt du, es ist instant weg. Und eBay hast du jetzt irgendwie für Privatverkäufer keine Gebühren mehr, habe ich im Radio gehört. Ja, hast du im Radio gehört? Ja, habe ich im Radio mal Autofahren gehört. Hast du Radio? Autofahren. Oh, ja, mein Handy ist weg, ich kann USB nicht mehr anschließen, mein Handy nicht mehr anschließen, also. Gut, Leute, Höchstchen, Stöckchen, wir müssen gerade mal kurz ein bisschen zusammenhalten. Wir sind eigentlich immer noch bei Remastered und das möchte ich gleich nochmal kurz abschließen. Oh, ey, du. Hey, wir müssen mal ein bisschen Continuity hier reinbringen. Ich fühle mich so wie so ein Hund, der so an dem verdammten Halsband wieder zurückgezogen wird. Ja. Aber auch noch dieses, was so wirkt. So, Tut dir vielleicht auch mal gut. Ja, wirklich gut schön gewirkt werden. Autoasphyxie. Ja, damit du das endlich mal lernst, damit du nicht mal ein braver Hund bist. Nee, ich meine eher, damit meiner abgeht. Also, Remastering ist generell eine Audio-Video-Nachbearbeitung, weswegen dein WoW-Vergleich für mich nicht zählt. Ja, aber dann zählt auch nicht die Videospiele, die remastered sind. Doch. Nein, weil das ist auch nicht Audio-Video. Es ist auch nicht Audio-Video. Wie gehen die Argumente aus? Nee, dann... Hier ist das Problem, wenn ich gegen dich argumentieren möchte, aber keinen Bock habe, dir mehr als noch eine halbe zuzuhören. Also danke mein Argument ist, du hast Siegel, Unrecht. Die du niemals gewinnen könntest. Gut, jedenfalls... okay, ich habe jetzt so bisher keine Erfahrung damit, weil ich hasse es einfach. Ich hasse alles. Was ich aber noch mehr hasse, sind Leute, die jetzt bei Remaster-Versionen schreiben, boah, das Originalspiel, das ist voll besser. Irgendwie hat sich da jetzt nicht wirklich was verändert. Irgendwie sieht das einfach nur ein bisschen besser aus und klingt ein bisschen besser. The cringe is real. Ja, so was hast du erwartet? Jetzt mal ohne Scheiß, was hast du erwartet, du Affe? Also, wenn's ganz große Bugs oder Macken hätte, die die komplette Community anerkennt, dann sollte ja, vielleicht mal angepasst werden. Ja, wow, dieses typische, keine Ahnung, was Crash... Nee, warte mal. Hab alles durchgespielt. Leider haben sich ein paar Sachen geändert. Abstürze, Zurücksetzen der Einstellung. Als ob das bei Release nicht so gewesen ist. Boah, du dummes, hässliches Stück Scheiße, wie heißt du eigentlich? Jetzt ist mir das Remastered eingefallen, was ich gespielt habe. Pokémon Feuerrot und so, die Remastered-Varianten. Aber als ich rausgefunden habe, dass es kein Missing-Go dort gibt, habe ich dann aufgehört und lieber zurück zu den alten gegangen. Wow. Nachdem du also rausgefunden hast, dass das Spiel nicht easy game ist. Da kann man gar nicht cheaten. Und du nicht cheaten. Wow. Wow, ich hab so viel Respekt vor dir verloren gerade. Das ist der Wahnsinn. Und da kann man auch kein Mew kriegen. Insaniation, du dummer Hurensohn. Ich schwör's bei Gott, als ob irgendwie ein Spiel heutzutage, ich meine, wie naiv kann man sein, dass irgendetwas, was heutzutage rauskommt, in irgendeiner Form fehlerfrei ist. Zeig mir ein Spiel, bei dem das Tag 1 Release der Fall war. Also ganz fehlerfrei darfst du ja auch nicht sagen, weil ich glaube, keins in der kompletten Geschichte war jemals fehlerfrei. Lass es mich anders definieren. Dass ein Spiel spielbar ist. Danke. Spielbar ist, aber noch Macken hat, die bei manchen Personen halt zu Abstürzen oder anderen Unannehmlichkeiten führen können, aber die insgesamte und allgemeine Spielbarkeit des Spiels nicht beeinträchtigen. Wo du nicht pauschal sagen kannst, dass das Spiel, egal bei wem, ja, bestes Beispiel dafür Batman Arkham Knight, das ist bei so ziemlich 90% der Leuten, die es in irgendeiner Form auf ihrem PC installiert haben, scheiße ist, sondern dass das halt nur irgendwie so, keine Ahnung, 10% der Leute sind, wenn überhaupt. Ich glaub, so. 10% ist schon richtig viel für Scheiße laufen. Ja, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich okay ein Mittelwert. Nein? Ich finde das für meine Schätzungen okay ein Mittelwert. Schauen wir mal, Autos. Du kaufst ein neues Auto und das fährt nicht. Warte mal. Wie viel Prozent jetzt, wären da? Möchtest du jetzt wirklich Videospiele mit Autos vergleichen? Mit einem Ding, was Sicherheitsregeln hat, gegenüber einem Ding, das so ziemlich keine Regeln hat. Außer, dass es halbwegs funktionieren muss. Der Vergleich zieht nicht. Du kannst nicht sagen, ja, das Auto schmeckt nicht so gut wie dieser Apfel. Scheiße! Okay, eine DVD, die plötzlich nicht abspielt, oder eine Blu-ray. Kann passieren. Ist es ein ja, kleiner Prozentsatz? Wenn aber in 10% das passiert, ist das nicht ein kleiner Teil. Ja, du verkaufst ja aber auch, keine Ahnung, du verkaufst ja auch, du musst es ja auf die Masse gerechnet sehen, die vertickt wird. Prozentual ändert sich nicht. Prozentual ja, ist es immer 10%. Zahlen finde ich schon. So, wenn halt eine Kopie von 10 halt ausfällt, finde ich das immer noch nicht, finde ich das, ja, da hast du immer noch 10% und es ist trotzdem immer noch ein scheiß gutes Ergebnis, wenn nur eine von 10 CDs oder so Schrott ist. Nein, ist es nicht. Wenn du maximal 10 CDs hast und nur eine ist Schrott, finde ich, ist das schon extrem guter Ausfallwert, wenn ein Ausfall mit einberechnet wird. Weil das ist das Minimalste an Ausfall, was du haben kannst. Kennt ihr diesen Comic mit dem Hund, der im brennenden Zimmer am Tisch sitzt und einfach nur sagt, this is fine? Ja, das ist Sven. Genau so fühle ich mich gerade. Die ganze so, und ich so, okay. Immer dieses, wirklich, bist du so schon Gehirn gewaschen geworden, dass einfach solche so schlechten Qualitätsstandards du akzeptabel findest? Nein, ich finde das ist lächerlich. Nicht akzeptabel, aber ich akzeptiere, dass es sie gibt. Dass man sie nicht unbedingt direkt verhindern kann, dass man sollte, aber den Strukturen, die gerade existieren, halt, dass man es einfach in Kauf nehmen muss, leider. Das akzeptiere ich. Nein, muss man nicht, weil man nicht verdammt nochmal Tag 1 kaufen muss oder nicht verdammt nochmal vorbestellen muss. Verdammt nochmal. Nee, ja, so wir auch, sind in einem Zeitalter, wo du digital jedes neue rauskommende Spiel kaufen kannst. Ladies and Gentlemen, es folgt ein Themenwechsel. Es wird doch keine Engpässe geben, dann musst du doch nicht vorbestellen. Das ist doch scheißegal, es ändert doch nichts. Ja, aber 10%, nichts. Bist du bescheuert? Ey, ich hab jetzt irgendeine Zahl in den Raum geworfen, ey, häng dich doch jetzt dran auf. Ich hätte auch so 5 sagen können und hätte auch noch gesagt, so, nee, das ist jetzt aber schon richtig hoch, so. Boah, 5%, nee, das geht überhaupt nicht. Ich hätte auch 50 sagen können, das hätte auch keinen Unterschied gemacht. Die Antwort wäre von dir wäre jetzt dieselbe gewesen. Es sei denn, ich hätte jetzt einen 0,0 Wert genommen. Themenwechsel, bitte. Ja, und was denn? Ich hab ein Panda-Pyjama an. Picks oder den Teppen. Okay, was ist super, jetzt, oder? Was hat jetzt der Panda-Pyjama? Bitte. Gar nichts, ich will nur das Thema wechseln. Die AfD hat von sich selber vom Logo in Met irgendwas für ihre komische Wahlparty da reingesetzt. Hast du im Net gesagt oder in Met? In Met. Metwurst. Sie haben das Logo der AfD in Met nachgebaut. Ich kann nie wieder Met essen. Was ist das Logo der AfD? Ich habe mich nie mit den Dingen befasst, weil ich Angst hatte, zu viel Kontakt zu haben. Es sind die Buchstaben A, F und D. Mehr können sie sich nicht mehr merken. Oh, jetzt würde ich gerne so irgendwie so alles für Döner geschrieben haben. Döner. Oh, wir sind die Dönerpartei. Boah, kann ich mal sagen, dass ich unglaublich enttäuscht bin von Deutschland, wie sehr dieser Rechtsruck da stattfindet. Hey, also jetzt, AfD ist jetzt in Berlin, war das, meine ich, erst nur auf dem 5. Platz gelandet und SPD auf dem 1. Ich habe mich voll gewundert, die SPD war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf dem 1. Platz. Ja, aber die hatte irgendwie 30 oder so gehabt, oder nicht mal, und CDU noch so 20 und knapp dahinter waren alle anderen, so. Es ist halt so weit aufgesplittet, dass es nicht viel Unterschied macht. Ja. Mecklenburg-Vorpommern, da habe ich mich echt für geschämt, aber das sind dann mal wieder diese komischen Ösi-Länder so. Bei YouTube hatte ich letztens irgendwie so ein paar deutsche Karikaturvideos und sonst was gehabt und halt auch mit Politik und sowas dran und wie die meinten, ja, wie wäre es, wenn wir halt einfach bloß die Länder, die Bundesländer und so, die AfD wollen, wenn wir die halt alle irgendwie so die leben in einem anderen Teil von Deutschland und das... Die leben nicht mehr in Deutschland. Ja, gucken wir mal, wo ist auf der Karte? Alle Länder, die dort mehr sind, die spalten wir ab und dann ist es halt wirklich die Karte von der DDR so. Ja. Und das nennen wir dann halt auch Deutschland den Rechten. Ja. Also war gute Komödie dahinter, mit auch dem beißenden Teil dahinter. Es ist Ja, fuck, das gehört irgendwie zu dem Problem, das man hat, wenn man sich die Welt anguckt und denkt, oh scheiße, wir hatten jetzt ein paar richtig gute Jahrzehnte eigentlich, was allgemeine Weltfriedenssituationen und Wohlstand und Entwicklung in allen möglichen Bereichen angeht. Und jetzt... Ja, und das finden die Leute natürlich wieder scheiße, weil die Deutschen immer so, meins. Das sind nicht nur die Deutschen, alle anderen Länder bewegen sich auch in gute Richtung, in das Gleiche. Und dann auch noch, ja, wir wollen auch raus aus der EU und dann fängt der ganz andere Scheiß an und dann hat Korea auch noch Atombomben und Der dicke, blöde Koreaner ist doch eh zu blöd, um die abzuschießen. Erzähl doch nix, ey. Als ob der irgendwelche Atombomben wirklich hat. Der hat jetzt eine gehabt, wirklich eine tatsächliche. Nee. Doch. Wie aber groß die, war die? Fingernagel groß? Nee, also die war ein kleines, die war ungefähr auf der Größe wie Hiroshima oder so. Hä? Also richtig klein im Vergleich zu heutigen Atombomben. Ja. Aber es ist eine ordentliche Atombombe, nicht mehr einfach bloß eine dreckige Bombe und wir tun so, als ob es eine Atombombe wäre. Und die haben es natürlich hingekriegt, die Dinger unter der Erde loszulagen. Das heißt, mal schauen, wie viel von dem... Ich weiß, wie groß zum Teufel... Quadratkilometer ist eigentlich Nordkorea. Ich habe keine Ahnung. Auf der Karte sieht das immer ziemlich klein aus, weil wenn du dort dann auch noch eine Atombombe irgendwo zündest, dann ist doch fast das ganze Land jetzt ein bisschen verstrahlt. Ich glaube einfach, es ist einfach so, dass Kim Jong-un, wenn er irgendwann nichts mehr zu essen findet, einfach sein eigenes Land aufessen wird. Och, oder der jetzt mit seinem Haarschnitt auch noch Probleme hat und ganz anderen Kack. Das ist so bescheuert, dass in so einem Land so etwas dort passieren kann und warum dagegen nichts gemacht wird. Weil es niemanden interessiert. Ja, genau das. Nee, bloß, wenn du mal guckst, wie viele eigene Menschen oder so die machen unter das Risiko der Atombomben und im Vergleich schmeißen wir jetzt wie viele Ressourcen gegen den IS, die wahrscheinlich so, wenn man alles zusammenzählt, nicht so viele Menschen getötet haben. Christian, es gibt einen Unterschied zwischen bellen und beißen. Also, die Sache ist, ein Vollidiot mit einer Handgranate, der in einer Menge von Leuten steht, oder ein Kerl mit einem Messer, der vielleicht irgendwas macht, da habe ich Probleme mit dem Vollidioten mit der Handgranate, weil der wird ganz schnell ganz viele umbringen. Ja, wenn aber hat er schon den Stift gezogen? Ja, natürlich, weil er ein Vollidiot ist. Okay, hat er sie schon losgelassen? Natürlich, weil er ein Vollidiot ist. Nee, ich höre hier auf, weil das ist wieder das Vergleichsproblem. Das würde wieder nur eskalieren, wenn ich das jetzt versuche zu erklären. Das würde jetzt wieder nur eskalieren. Ist doch, weil selbst wenn die Bomben die hinkriegen, die nicht wirklich gezielt auf jemanden schießen, den sie zielen wollen. Es ist eine Atombombe, irgendwen wirst du treffen. Und die werden dann reagieren und dann plötzlich hast du einen internationalen Konflikt und das ist schon mehr Problem als immer das andere Scheiß. Meine Güte, stell dir vor, die sind nicht so weit von irgendwie Russland, dass du dort reinredet. Oh mein Gott, das wäre toll. Nordkorea gegen Russland. Oh Gott. Oh. Was hast du gerade für ein Monster erschaffen? Wie schnell hätte Putin das platt? Keine Ahnung, vielleicht hat er sich dann auch später mit ihm verbündet. Nee, nicht ein Jahr. Der gibt sich eine Woche Zeit, noch schön auf dem Pferd reiten, sich fotografieren zu lassen und dann ist Korea weg. Also Nord und Süd, weil Putin dann einfach nicht aufhört. Aber du willst ja noch weiter über Bioshock, also echt bloß, das ist das einzige Problem bei dem gewesen und die weinen wie sonst was. Ja, sie weinen. Es gibt kein FOV-Slider. Oh, das stottert die ganze Zeit. Ich bleib dabei. So, zeig mir ein Spiel, das irgendwie an Tag 1 jetzt irgendwie so als Neu-Release irgendwie perfekt funktioniert hat. Und das irgendwie so, gib mir ein Jahresspektrum von 5 Jahren. Zeig mir ein Spiel in den letzten 5 Jahren. Zeig mir ein Spiel, das in den letzten 5 Jahren perfekt rausgekommen ist. Ja. Sind wir jetzt schon wieder bei dem Thema angelangt? Ey, er hat damit angefangen, nicht ich. Wann war Dota? Das kannst du jetzt googeln. So, keine Ahnung. Ich glaube, Dota 2 war in den letzten 5 Jahren oder so. Warum? Okay, hast du denn was anderes? No! Yes! No! ich sehe gerade ein Bild von Eminem und komische Bilder und... Oh! Ja, stimmt. Hier bei uns ist eine Postbotin umgefahren worden. Oh, und auch noch in Windberg. Toll. Okay. Ich weiß... Der gibt ein kleines bisschen Sinn. Oh, warte mal. Weil wenn man sich die Postfahrräder anguckt, ich habe immer das Gefühl, oh, dass die nicht umkippen, ist so halb Wunder, sobald die zu langsam werden. Irgendwas, ich hatte auch irgendwas wieder mit Donald Trump gelesen. Irgendwas, was mich auch wieder aufgeregt hatte. Genau, und der hatte hier, der hatte wieder irgendeine Fehde mit Obama auf Twitter. Da bin ich froh, dass ich auf Twitter und sowas nicht bin, aber fucking Trump. Trump. Der verdammte Trumpf. Also, stell dir vor, wenn das kommt, dann hast du, ja, Kim Jong, ihn, wen könnten wir denn in Deutschland wählen, der dem entspricht? Markus Kretzer. Ja, wirklich der Petri, oder? Hier, wie heißt der komische, dicke Fußballmann? Komm, Kalmund ist wenigstens nett. Der Kalmund, ja, der kann aber alle über alle drüber rollen, dann haben wir das Problem nicht mehr. Ja, und dann lacht sich bloß Putin ins Fäustchen und denkt sich, oh ja, stimmt, und die Clinton hatte jetzt so eine schlimme Lungenentzündung, dass die ihren Wahlkampf pausieren musste. Ja, und es gibt irgendwie ein ganz, ganz schlechtes Video, was ich mir aber nicht angetan habe, bloß gehört habe, die Beschreibung, wo sie war ein Interview oder sowas abgeben, ja? Und ja, hatte da richtig hartes Husten. Und dann, um das zu vertuschen, oder so, dass halt das Husten nicht so schlimm war, oder um halt was den Hals frei zu kriegen, hat die irgendwie in ihr Getränk reingerotzt. Und dann davon getrunken. Ja, und dann wurde das natürlich von den politischen Gegnern zerfetzt, weil das sagt natürlich Aussagen, ob sie ein guter oder schlechter Präsident wäre. Okay. Selbstverständlich. Hillary Clinton spit something into her. Oder es gibt auch die Theorie, dass die einen Katheter hat. Wie ist das, wenn du einen Katheter versuchst, irgendwie festzuhalten mit einem Beutel oder so, ist da irgendwas mit Metall, was dir runterfallen könnte? Katheter? Nö. Also wenn du halt was zum Feststurren oder sonst einen Scheiß, gibt's da sowas? Nein. Die Dinger sind aus Silikon oder, ja, aus Silikon halt. Ja, aber halt irgendwas, um vielleicht den Beutel festzuhalten oder so. Weil es gab halt Handschuhe. Bloß, es gab so schlechte Theorie, weil halt irgendwie die halt gegangen ist, nachdem die umgekippt ist und dann ging's ihr wieder gut und dann ist irgendwas Metallisches oder so ihr aus der Hose gefallen. Nein. Also ein normaler Katheter, ein DK hat kein Metall an sich. Ja, dann denken wir uns einfach, die hat einen Stahlvibrator die ganze Zeit dabei gehabt. Ja, das kann sein. Ja, vielleicht reagiert sie einfach allergisch auf das Zeug, was sie da mit sich rumgeschleppt hat. Gott, fuck, das... Es ist so schlimm, weil... Es... Zu einem guten Teil ist ja instinktiv dieses... Ach, es sind die Amerikaner, die machen ja eh bloß Scheiße. Ja, aber irgendwie ist es doch schlimmer dieses Jahr. Ja, weil du halt einfach, weiß ich nicht, Regen, Traufe und so. Ja, und dann die schlimmste Scheiße ist, eigentlich will ich bloß einen verdammten Politiker bei denen haben, der dann TPP aufhält, weil bei uns ja scheinbar das keiner machen will. Ja, ist doch geil. Also ich fress voll gern Chlorhühnchen. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, oder, oh, Urheberrecht. Ja, was, amerikanische Konzerne können damit sich uns verklagen? Oh. Ich meine, da hat man schon so sich gefreut, dass verdammt nochmal SOPA und der ganze andere Scheiß abgewendet ja, wurde. Ja, und ich meine, das ist einfach total geil. Dann sind wir jetzt halt auch dann wieder beim Thema Scheiße. Das ist wirklich so, dieses TTIP, als würde dir jemand dein Essen wegnehmen und dir darf halt einfach so einen Klumpen Scheiße weg da hinlegen und du freust dich auch noch drüber. So, klar, natürlich, nimm mir mein Essen weg, stell mir Scheiße dahin. Und natürlich gebe ich dir auch noch liebend gerne Geld dafür. Das ist die beste Idee, die du jemals hattest. Die Welt geht, wo die Hunde. In 5 Jahren sind wir eh im Mad Max-Zeitalter, Postapokalypse. Ja, das heißt, ich müsste mir noch irgendwie so eine schöne Mad Max-Karre besorgen vorher. Du müsstest dir auch die Haare färben, Sport machen und größer werden, glaube ich. Ja, und dicke Lederklamotten holen und so. Und dicke Lederklamotten holen. Aber bitte nicht aus dem Gay-Shop. Weil in richtigen Geschäften ist es so teuer. Dann bastelst dir selber. Oh ja, ja, ich habe ja hier diese tolle Lederjacke aus Kunstleder gemacht und schwarzer Sprühfarbe. Dann müsst ihr halt statt Hühnern mal Kühe züchten. Boah, ich weiß nicht, ich glaube... Oder warte, wie viele Lederjacken kann man aus einem Kuhlederfell machen? Weiß nicht, so 2 vielleicht? Ja, vielleicht, aber selbst dann ist das irgendwie zu teuer, weil ich glaube, eine Kuh war irgendwie mindestens an die 1000. Dann kaufst du dir 2 und die vermehren sich ein paar Mal. Dann kannst du auch Babyjacken machen. Nee, danke, ich habe schon einmal einen Kalb rausgezogen, das reichte. Ah, oh, Baby Mad Maxes. Die sind bestimmt süß. Nee, aber boah, ich war mal Geburtshelfer bei einem Kalb. Oh. Boah, sind die Dinger schleimig. Warum? Ja, Nachbar war Bauer, er und seine ältere Mutter. Kerl ist hier weg. Hier bei uns, in dieser Stadt. Ja. Oh Gott. Kerl war unterwegs, Kalb kommt, ältere Dame hat nicht mehr so die Oberarmmuskeln, um zu helfen, Kalb rauszuziehen. Hier, halt das schleimige, stinkige Tier. Ja, hier, zieh, ja. Aber dat mut. Ja. Und was machst du so? Ja, ich zieh Kälber aus Kühen raus. Ich hab all die Seife, die ich nachher brauchte. All die Seife. Gruselig. Ja, das heißt, danach sieht man bloß so eine Szene, wie ich so in der Dusche so hocke und so. Das wird nicht so. Wie die Blume bei Dingens. Ich bin eine Biene. Deine Hand wurde gefickt. Ja, schau mal, was habe ich denn hier so in meinem Videospielregal, ob da irgendwas ist, was nach besserer Grafik aussah. Jetzt geh doch mal von den Scheißspielen weg. Okay, dann gefallen wir, was ein gutes Spiele waren. Kennt ihr Have a Nice Day? Nein. Nope. Das war so ein frühes Rennspiel, wo du dann aber, das Witzige war halt, du hast Waffen. Ach, sowas hier wie, hier das mit den Clowns und so, da gibt's da auch sowas. Auch so ein Rennding und dann kannst du dich gegenseitig da abmetzeln. Ja, aber das war, glaube ich, auch so in Arenen oder so etwas. Have a Nice Day war wirklich auf Rennstrecken trotzdem. Und da war es so, du hast halt auch die Ligen so ein bisschen durchgegangen. Am Anfang hast du sozusagen einen Käfer gehabt oder so. Und das, und die letzte Liga war sogar, dann hattest du diese, dieses scheiß, Pseudo-Raketen angetriebenen Dragster in Amerika, die eigentlich bloß immer 10 Sekunden rennen. Nee. Also die Autos, die halt irgendwie bloß ganz, ganz schnell, fahren und die irgendwie bloß 100 Meter Rennen trotzdem machen. Nee, kann ich nicht. Also halt, quasi eine Turbine mit ein bisschen was Rad dran. Fast nix. Aha. Und ganz, ganz lang und bloß spitz. Und die Dinger mit dann noch Waffen drauf, aber auf normalen Rennstrecken, die dann teilweise Looping hatten. Oh Gott. Was läuft bei denen? War schön. Und besonders die tollen Upgrades, die sinnlos waren, die man fürs Auto trotzdem kaufen konnte. Wie zum Beispiel ein Bleifuß. Du hast dann einfach bloß, einen Bleifuß dabei. Den du eigentlich während des Rennens dann auf das Pedal legst. Oder die Tarnkappe. Das war ein Upgrade, das war einfach bloß, du hast dann hinten auf der Rückbank so eine Klopapier-Häkelrolle. Okay. Weil dann denken die, du bist Rentner. Ja, geil. Ich fahre nur mit meinem Rollator lang. Ja, ich bin... Fahr doch vorbei. Ich bin auch bloß hier. Ich habe keine biochemischen Waffen auf meinem Wagen. Oder doch? Ja, natürlich Minling und so ein Scheiß. Ah, das war ein cooles Spiel. Das ist auch die einzige Art von Rennspiel, die ich wirklich okay finde. Mario Kart. Das ist ja das Gleiche. Fahrzeuge plus Waffen. Natürlich. Ja, siehst du. Ah ja, auch wenn so das Neueste, so wie das so richtig Hype hatte, konnte ich echt so nicht verstehen. War das bloß Nostalgie oder war das wirklich wert? Das neue Mario Kart? Hm. Oh, ich fand das sah ziemlich witzig aus eigentlich sogar. Ja, aber ist das so viel besser als die Vorgänger? Ich find's alleine von hier, dass du halt auch so fliegen, also so kiten kannst und so ein Scheiß, weißt du? Das fand ich schon ziemlich cool. Und einfach vom weiß ich nicht, vom Feeling her hat sich's nicht verändert. Ja, das ist aber warum dann... Aber du kriegst halt eine schönere Grafik und so. Ja, weil irgendwann ist es halt ausgelutscht und du hast halt noch trotzdem neue Level und so ein Scheiß, aber du willst halt auch nicht... Weiß ich nicht, was spielst du denn so? Sag mal. Was spielst du so? Du willst ja auch nicht immer wieder dasselbe spielen, wenn es dann irgendwie mal eine Fortsetzung geben könnte. Da bist du. Oh, jetzt bin ich gecyberstalkt. Das ist fies. Ja, was ich sonst gebe, egal. Vampire the Masquerade. Was hast denn du? Magic Duels. Hier, von Magic spielst du auch immer die ganzen Spiele, weißt du? Da gibt's auch 20.000 von. Das ist auch immer dasselbe. Das richtig Schlimme ist, das bin ich gerade nicht am Spielen, weil ich einfach bloß so ein fangemachtes Spiel gefunden habe, wo man größere Menge an Card-Sets hat. Huh. Oder hier, Fallout. Warum spielst du die ganzen alten Fallout-Dinger nicht, hm? Weil ich mich nicht davon abhalten kann, sofort nach Navarro. Oder Left 4 Dead. Da hast du auch den ersten und zweiten Teil von Portal 2. Borderlands 2 und Borderlands 1. Saints Row the Third. Bioshock Infinite. Der dritte Teil der Bioshock-Reihe. Das war nicht, dass ich was mehr gespielt habe. Das war einfach bloß, ich habe die anderen gar nicht gespielt. Fallout 1 hast du auch. Mount Your Friends. Oh Gott, dieses Spiel, ne? Hey, komm, Mount Your Friends ist richtig toll, wenn man über das Homoerotische hinwegsehen Portal kann. Portal 1 hast du auch. Jetzt siehst du, warum spielst du dann die weiteren Teile? Warum spielst du nicht nur den ersten Teil? Ist es nicht eigentlich immer dasselbe? Es ist, die spielt man nicht wegen anderen Spielstil oder sonst was. Da ist Teil 2 einfach bloß, du hörst dir Wheatley an und das geht es. Das könnte ich mir auch als einen Podcast bloß anhören oder nur eine Audioversion. Halt stopp. Gib doch einfach zu, dass ich recht habe. Nee, das kann ich nicht mehr. Das Bier hat so stark angeschlagen. Ich weiß nicht, was der Originalpunkt war. Ich weiß bloß, dass ich dich nicht gewinnen lassen kann. Boah, du bist so ein Arschloch. Nee, wirklich, ich weiß nicht, worum es ging. Ich weiß nur irgendwas über Spiele oder sonst was und dass Sven irgendwie seit 15 Minuten nichts mehr gesagt hat. Willst du mich jetzt verarschen? Nein. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Ja, nee, hast du das nie gehabt, dass du mitten im Streiten nicht mehr weißt, warum du streitest? Nein. Das hattet ihr eben 20 Minuten lang nicht. Warum jetzt in unserer 3-Minuten-Konversation? Weil ich jetzt 4/5 durch das Bier durch bin. Toll. Und vielleicht vorher was hätte essen sollen. Meh. Ei. Was ist eigentlich das letzte Mal? Guckt ihr noch so ab und an in den Läden auf die Pyramide? Nein. Oder doch, wenn ich mal draußen bin. Dann, wenn ich mal, also was heißt, wenn ich mal draußen bin, wenn ich mal bei Saturn bin. Also ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland ist oder so, aber es halt Videospielpyramide mit günstig Titeln und so. Und seitdem ich viel mehr in Steam und so bin und dort halt dann auch die Sales und sowas mitbekomme, da habe ich nie was gefunden in der Pyramide, was wirklich günstiger ist als bei Steam. Ach nee, das war nicht Windberg mit der blöden Postbotin, das war Neuwerk Lürrip, irgendwie sowas. Da bei euch um die Ecke. Ach, das erklärt, warum ich die Post nicht bekomme. Bah! Schäm dich! Was hast du denn jetzt schon wieder gefunden? Und Sven hört nichts zu. Willkommen zurück du? Am Thema. Was zockst du denn gerade, Sven? Alles andere. Alles! Ja, dann können wir vielleicht mal einfach dazu kommen, über den Film zu reden, oder wollen wir noch anders... Ja gut, dann bin ich raus. Ich boykottiere einfach diese Folge und vote ihn instant auf Platz 31. Dann vote ich ihn instant auf Platz 1 und dann sind wir bei Mittelweg. Ich habe ihn nicht geguckt. Jo, nämlich diese Woche haben wir uns den Film angeguckt, Ikiro, einmal richtig leben. Ach, so hieß der. Und es ist ein japanischer Film, wie man sich schon dabei denken kann. Und tendenziell, ich fand okay, mochte ihn sogar gut, aber mit den meisten Filmen konnte er nicht mithalten. Sven boykottiert ja, das heißt, von ihm kann ich ja eh nicht, ob er seine Meinung gut oder schlecht war, er findet's ja bloß schlecht. Also das Thema ist halt ein Kerl, also erstmal ist es ein Film aus den 50ern, Japan. Und da kannst du dir ja vorstellen, wie das noch ein bisschen mehr war mit der Gesellschaft und so, wie die ja unterschiedlich von uns sind. Ja? Und dort fängt es an, ein Beamter, der kriegt mit, der hat irgendwie Magengeschwür oder sonst was. Der geht zum Arzt und irgend so ein Arschloch ist dem erzählen, ja, wenn dir gesagt wird, dass du Magengeschwür hast, oh, dann hast du garantiert Magenkrebs. Das ist ganz, ganz schlimm. Und, oh, wenn die dann auch noch sagen, dass du eigentlich essen kannst, was willst, bloß ein bisschen achten musst. Oh, dann ist es garantiert Magenkrebs. Dann hast du höchstens noch 6 Monate zu leben. Höchstens. Und das kriegt er dann gesagt. Und was man nachher mitkommt, tatsächlich, ja, der Kerl hat halt Magenkrebs, 6 Monate nur noch zu leben. Was will er machen? Also eigentlich denkt man, das wäre dann ein Film wie Knocking on Heaven's Door. Oder? So, hey, wir wollen noch einmal das Meer sehen, noch einmal gucken, was da passiert. Aber diese Phase... Es ist... Die Hälfte des Films ist ein bisschen das und die andere Hälfte des Films ist eine Beerdigung. Es ist halt einfach scheiße. Fertig, aufs Ende. Und der Hauptcharakter, der einfach nur so richtig kaputt ist wie sonst was. Es ist... Ich meine, du findest das ja immer schlimm, Sven, wenn ich irgendwie das auch als Argument bringe, aber man muss halt trotzdem beachten, wie das für die Zeit war. Und es hatte ein paar richtig gute Kameraführungsmomente, Charaktere, die interessant waren und auch mit dem Muster gebrochen haben, was man normalerweise erwarten würde. Es hat interessante Sachen gehabt. Es hat mich trotzdem am Ball gehalten. Ich hab's schon beim parallelen Film gucken gesagt, so dieses krampfhafte Versuchen, etwas Gutes am Film zu finden, damit du ihn nicht in der Luft zerreißt. Trotzdem, es ist ein Film, den ich 2,5 Stunden angeguckt habe. Ich hab dich da auch durchgequält. Der ein richtig schlimmes Ende hat. Was so richtig japanisch für meinen Gedanken ist, wie halt die Gesellschaft sehen und so, weil es ist echt dieses halt, Tod vor Unehre oder so, oder dass halt die Gemeinschaft mehr wert ist als das Individuum und wie das halt Einfluss hat auf eine Geschichte davon, du hast nur noch ein paar Monate zu leben, was machst du? Weil, wenn wir uns Knocking on Heaven's Door angucken, ja, fuck it, wir machen haufenweise Bullshit, klauen ein paar Autos, brechen in die Cafeteria ein und dann fahren wir zum Meer. Ups, Spoiler-Alarm für, wer heißt das, Knocking on Heaven's Door? Aber weil wir halt für das Individuum und die eigene Erfahrung so ist das wichtig. Und da ist es dann so, machen wir doch was anderes. Das ist, und komm, es ist der Kerl, der nachher die 7 Samurai gemacht hat. Und ohne das hätten wir nicht die Eastwood-Filme und das Ganze. Und also, wenn man wirklich guckt, wie viel Filmgeschichte nicht gemacht worden wäre ohne die Filme. Es ist, ich meine, das ist ja schön und gut, aber alle Filme wurden danach gemacht. So, wenn du jetzt schon kommst mit, von wegen, ja, guck ihn zu seiner Zeit, dann existiert das nicht, dann darfst du das nicht mit reinnehmen. Nee, aber manche Sachen sind wichtig, sich trotzdem anzugucken. Du guckst ja auch noch alte Statuen an, auch wenn wir heute wahrscheinlich bessere 3D drucken könnten. Man guckt sich trotzdem noch ältere Filme an. Casablanca ist super und interessant, wie sich dort Sachen entwickelt haben. Citizen Kane, wie das mit den ersten Sachen, Filmsachen gemacht hat. Birth of a Nation, obwohl das mit den vom Ku Klux Klan alles bloß glorifiziert war, wie da einfach die ersten Techniken sich reingekommen haben. Manche Schritte auf den Weg dorthin sollte man nicht vergessen. Weil wer die Geschichte nicht beachtet, wird die gleichen Fehler immer wieder machen. Versuchst du jetzt schlechte japanische Sprichwörter da jetzt mal noch mit reinzubringen? Wir werden eher englische. Von wem kam das denn? Weiß ich nicht, weißt du, wo andere Zitate oder sowas herkommen? Die meisten nein. Sagen wir einfach Benjamin Franklin. Dem wird eh alles nachgesagt und alles falsch. Dann warum sollte man es ihm jetzt nachsagen? Das ergibt keinen Sinn, Chris. Weil er vom Blitz getroffen wurde. Deshalb. Shut up, Sissy! Sam, musst du so gemein sein? Ja. Ja. Das funktioniert ja nicht anders. Dann muss ich aber auch mal gucken. Wir haben ja unsere kleine Filmliste, wo wir das dann einordnen müssen. Ich sag 75. So, also war das nur Scherz oder möchtest du das wirklich auf die verdammte 31 setzen? Nee, ich setze dich nicht unbedingt auf die verdammte 31, aber er wird bei mir nicht sehr gut abschneiden, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. 75. Ich bin nämlich gerade so auf die Ecke um die 25 am Schwanken. 75. Weil es war auf jeden Fall besser als das Boot. Alles ist besser als das Boot. Nein, nee, laut dieser mittlerweile für meinen Geschmack nicht mehr sehr akkurate Liste. Nicht mehr, nein. Ich hatte eine Idee, wie wir die Liste verbessern können. Wir machen sie ganz neu. Wir machen ein Turniersystem für die Filme nach Schweizer System. Ja, damit kommst du nach, warte, 32 Folgen, sehr gut. Guter Plan. Ja, und das Plan. Ist irgendwie in einer halben Stunde hätten wir das neu sortiert, Mann. Weil wir müssen ja nur bloß Einzelmatches gucken. Ja, was ist besser? Reservoir Dogs oder Dark Knight? Dark Knight an jedem Tag. Ja, siehst du schon, hast du das erledigt und halt all die Spieltage müsstest du bloß durchgehen. Ach Gott. Aber wäre halt eine Option. So, aber hast du einen Punkt? Ja, es ist für mich der neue Platz. Also für mich wäre es 26. Weil berüchtigt fand ich doch ein kleines bisschen besser, aber Sunset Boulevard hatte irgendwie zu viele doofe Sachen. Ja, für mich der neue Platz der neue Platz 29. Also Three Idiots fandest du noch besser? Ich weiß nicht, da habe ich vielleicht ein bisschen diese Bollywood-Krankheit, dass ich die nicht abhaben kann. So, aber das heißt, dieser Film ist jetzt 27,5, also 28. Das heißt, er ist besser als Three Idiots. Oh Gott. So, aber dann der, du wolltest uns ja einen neuen Film bescheren, oder? Natürlich will ich euch einen neuen Film bescheren. Ja. Wenn es nicht Star Wars ist, ist es egal. Fick dich doch. Oh, komm, wir haben 4 Gelegenheiten, um Star Wars zu kriegen. Okay, generate results. 100. Oh, glatte 100. Das ist 101 Salmatina. Nein. Dum, dum, dum, dum, dum. Das Apartment von 1960. Oh, Gott. Das ist ein rotes Poster mit Billy Wilder, IRL Diamond. The Apartment. Ja, ein Film von 1960. Wir bleiben bei dem Film. Auf dem Poster steht, Movie-wise, there has never been anything like The Apartment. Love-wise, or otherwise. Das hört sich echt scheiße an. Comedy, Drama, Romanze. Oh, ich hoffe, oh das Gott! Ist, ich hoffe, das ist auch noch irgendwie ein Musical oder so. Damit Kill wir alle it with fire. Alles rankommen. Kill it with fire. Hat einer von euch davon mal gehört? Nope. Nein. Niemals. Ja, und ich von Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred McMurray. Davon kenne ich ja gar keinen. Wie weit gehen wir denn, bis wir einen Schauspieler kennen, den man kennt? Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Ray Walton, Jack Crucian, David Lewis, Hope Holiday. Okay, Hope Holiday ist irgendwie ein verdammt cooler Name. Hoffnung Feiertag. Joan Shirley. Oder Urlaub. Ja, nee, da ist keiner, den man kennt, keiner irgendwie, und bloß ein Poster mit irgendwie einem Schlüsselloch und sonst was. Warte, war nicht The Apartment jetzt erst ein Remake oder so ein Scheiß? I don't know. Jetzt geht es schon wieder auf die scheiß Remakes. Das wäre das fünfte Mal jetzt. Nee, warte, aber ich glaube, ich hatte das gehört. Wenn das halbwegs noch den Plot hatte von dem ersten Film, dann war es irgendwas, 5, 6 Junggesellen oder so haben sich gedacht, hey, wir haben keinen Bock, Frauen, die wir aufreißen, zu uns nach Hause zu nehmen. Stattdessen mieten wir zusammen eine Wohnung und nehmen dann dort die Frauen weg, nach Hause. Okay. Und das ist dann das Apartment, wo wir halt alle bloß zum Vögel sind und dann war da irgendwie Zwist oder sonst was. Weil irgendwie halt ein paar Leute eigentlich in Beziehung sind und fremdgehen und so ein Scheiß. Also, wer weiß, könnte was werden, wenn nicht. Ich erwarte, 2 Leute werden eine Ohrfeige kriegen. Will einer höher oder tiefer? Ich sage einer. Einer? Ah, das ist sicher. Sven, sagst du mehr? Auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal, was damit passieren wird. Aber nächste Woche dann The Apartment. Und für uns heißt es dann ja mal langsam Schluss machen, oder? Oh yeah. Also, wenn es euch gefallen hat, dieses Mal leider Bild, aber mit viel Ton. Der findet man ja bei YouTube und der Like Trains und du hast was nochmal letztes hochgeladen? du bist witzig. Ich habe ja The Whispered World angefangen. Ich werde jetzt auch irgendwann mal wieder weitermachen und ich habe einen kleinen Stream von Pflanzen gegen Zombies gemacht. Von der PS4. Sven halt's Maul. Und ja, mal gucken, wenn es mal weitergeht, ne? Ja, also wenn ihr sie und ihre dicken Tüten betrachten wolltet. Hey, wir müssen Werbung machen, sie sehen es ja gerade nicht. wir haben eine Frau bei uns. Oh mein Gott, Boobies. Und uns findet man knack.net und knack.gaming und dergleichen auf wie irgendwie jeder Plattform, die ich geschafft habe zu finden. Oder wo Sven mit den sozialen Medien sich reingewagt hat, weil ich die Dinger lieber killed with fire bin. Youporn.com. Hey, die hatten doch jetzt irgendwie gute... Fuck, was war nochmal da, was auf anderen Filmbasen versteckt wurde? Weiß ich nicht, ich bin auf dem Thema nicht so bewandt. Ja, es war irgendein Scheiß mit, ja, Trailer wurden gebannt von YouTube und sonst was und bloß YouPorn konnte man das dann finden. Okay. Ja, aber trotzdem dann, alles gut, schalt dich wieder ein. Wir sehen uns nächste Woche mit Farbe und Boot. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.